Auf der Pop 2000 Compilation sind auch Gruppen vertreten, die man zu DDR-Zeiten noch Ostrock, also die Stilrichtung, die man noch Ostrock nannte. Rock mit deutschen Texten, der in den 70ern einfach anders klang als die westlichen Vorbilder. Aufgefallen ist mir innerhalb dieser Box eine Gruppe aus dem ehemaligen Ost-Berlin, die 1973 den folgenden Song herausbrachte. Panther Rai nennt sich die Gruppe und die klingt irgendwie heute noch interessant. Der Song heißt Über mich.